Herzlich willkommen zu Vierecken 211. Es ist nun die 79. Ausgabe. Wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir jetzt mal heute eine Sendung machen, aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt es können. Großartig Themen, muss man sagen, stehen außer der Champions League und dem Abstiegskampf ja eigentlich dann auch gar nicht so wirklich an. Aber bevor wir wirklich in Sentimentalitäten und in emotionale Tiefabgründe hinabgleiten, dann begrüße ich doch lieber den Pocho. Hallo, hallo. Du hast ja wahrscheinlich den Spieltag nicht als einer der allerfröhlichsten Mitwettbewerber der Bundesliga verfolgt. Demnach würde ich sagen, das Spiel gegen Freiburg, welches ich mir gerade nochmal investigativ auf Sky Anytime in 7 Minuten zusammenfassungshalber angeguckt habe, werde ich das dann begehen. Ja, mach das. Gehen wir kurz durch den Spieltag, denn ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen hat die Liga mich verloren. Ich möchte nicht so weit sagen, dass ich dann bis Bundesliga bin, aber es ähnelt sich dann schon glatt der WWE, dem aktuellen Produkt. Es ist so ein bisschen wie John Cena, der da vorne oben im Main Event immer alles wegjobbt. Und jetzt ist ein schmaler Grat, auf den wir jetzt gerade gehen. Pass mal, ich stehe da so drüber. Mhm. Und in den letzten 3 Spielen war die Performance sogar John Cena-like. Ja, 4 Spielen kann man sogar sagen. Ja, okay. 3-mal nicht gewonnen, jetzt... nicht so geil. Wenn Philipp Lahm so aus den Katakomben kommt, dann höre ich ihn auch, wie er da und wie er die Kappe ins Publikum schmeißt. Ja, das macht ja der Patrick Stork. Achso. Bei Summer Reds. Hat er mehrere Kappen auch, ja? Der hat, auf jeden Fall läuft er da immer im John Cena Jersey rum und Kappe und Schweißbänder und salutiert dann auch das Rennen. Zum Schlagkraft-Podcast. Dann haben wir am Donnerstag schon gehabt, Frankfurt gegen Hannover 96. Und ich habe es, glaube ich, gesehen. Ich war mir bis vor dieser Sendung, als wir über diesen Spieltag geredet haben, ziemlich sicher, dass ich es gesehen habe. Mhm. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. 2-3 für Hannover. Damit kann man fast sagen, ich gehe mal kurz auf die Tabelle, weil ich glaube, bei allen Abstiegskandidaten wie Hannover 96 sollte man dann einfach mal auf die aktuelle Situation der Tabelle gucken. Denn dort sieht es ja jetzt für die 96er mit 35 Punkten ganz gut aus. Sie haben die Stuttgarter zwar mit 4 Punkten im Nacken, aber meinst du noch, dass da was schief geht? Nee, ich glaube, also dass in der Tabellenregion eigentlich, da können zwar noch ein bisschen die Plätze getauscht werden, aber die haben mit dem Abstieg meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. Ja, ich glaube, Freiburg, Hannover und Frankfurt, alle 35 Punkte. Bremen hat sich sowieso gerettet jetzt an diesem Spieltag, ne? Das sieht doch ganz gut aus. Alle Hannoveraner, die gestern auf der neuen Bult waren, hier bei mir, bei der Pferderennbahn, die können sich schön einen drauf abfeiern. Das glaubst du gar nicht, was, also ich hab's in den News schon mal kurz angerissen. Was hier gestern für ein Verkehrs-Overblow war. Das, die haben zweite Reihe geparkt. Dritte, achte, ich glaube die 11. Reihe haben sie noch eröffnet. Also das war der Wahnsinn. Ich möchte fast sagen, Hannover 96 hat wohl im Raum Hannover definitiv noch eine extrem starke Drawing Power. Also das war extremst überraschend, vor allen Dingen, wenn man hier wohnt, wie ich. Da merkt man das dann doch schon extrem. Und die Frankfurter, ja, sind natürlich ein bisschen bedröppelt, wollen nicht so richtig sagen, dass sie ja im Prinzip auch schon gerettet sind. Es sind noch 9 Punkte zu verteilen. Also da kann man schon noch, wenn es ganz blöd läuft, hinten reinrutschen. Aber ich glaube auch, dass die Frankfurter, so wie die Freiburger und 96, schon gesichert sind. Potsch, hast du da noch eine Meinung zu dem Spiel? Zu dem Spiel? Es hat mich überrascht, weil es war ja so, dass die Hannoveraner sich in der Vergangenheit oder in der ganzen Saison nicht mit Ruhm bekleckert haben auswärts. Da war es doch überraschend, dass da 3 Tore geschossen werden in Frankfurt, aber es war halt ein wichtiges Spiel und anscheinend scheinen sie in dem Moment da zu sein, wenn es gebraucht wird. Was natürlich ein bisschen überraschend ist, ist, dass sie trotz des Sieges einen Tabellenplatz nach unten gerutscht sind. Ne? Ja, das ist wahr. Ansonsten kann ich nur noch sagen, individuell auf die Mannschaft mal einzugehen. Ich habe es zumindest am Anfang nicht verstanden, warum Alex Meyer nicht gespielt hat, weil den würde ich immer spielen lassen. Man kann von dem halten, was man will, aber der hat eigentlich für so einen Big Man einen feinen Fuß und wirft sich da vorne halt immer rein. Das habe ich nicht verstanden, warum der erst von der Bank kam. Man kann natürlich argumentieren, dass man sagt, ja, da kann ich dann im Laufe des Spiels nochmal richtig Dampf in der Offensive machen, aber den würde ich eigentlich immer als sogenannte Prallstation da vorne, weißt du, der da einen Ball abtropfen lässt oder sich mal durchtankt, würde ich immer spielen lassen. Und Leon Andrösen hat höchstwahrscheinlich das beste Spiel, also ich glaube, Cristiano Ronaldo guckt sich dieses Video vor dem Spiel gegen Bayern München nochmal an, weil da kann man technisch nochmal was lernen. Hacke, Spitze, 1, 2, 3, featuring Christian Panda, wo man eigentlich schon dachte, gibt's den überhaupt noch? Fantastisch! Also die beiden haben wirklich unfassbar gut gespielt. Ansonsten der große Liebling, der hier auch bei dem Renntag, bei dem Hannover 96 Renntag hieß der tatsächlich, groß abgejubelt wurde, Leonardo Bittencourt. Der ist wieder so ein bisschen abgesackt nach der etwas ansteigenden Performance in den letzten Wochen, aber also mit so einem Andrösen, da kann wirklich fast nichts passieren. Im Gegenteil, muss man auch noch aufpassen, dass der nicht irgendwie abwandert zu einem richtig guten Verein. Wenn er wirklich diese Leistung konservieren kann, alter Scheiße. Er muss unverletzt bleiben, das ist das Wichtige bei Andrösen. Ne? Andrösen, ne? Wer hat das nochmal gesagt? Das war Töpperwin. Ausgerechnet Töpperwin war's. Dann haben wir Bremen gegen Hoffenheim. The one and only Hoffenheim. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's halt ich hab die Konferenz geguckt am Samstag. Oh, die personalisierte? Es war schon überraschend, dass das Bremen doch so deutlich gewann, wobei es ja auch da spitz auf Knopf stand, als Zahirovic halt den Elfmeter verschossen hat. Wenn er den getroffen hätte, hätte es vielleicht auch nochmal andersrum gehen können. So hält, wer steht bei Bremen im Tor nochmal? Wie heißt der Wolf? Nee. Ja, doch. Die Punkte fest und rettet damit meiner Meinung nach Bremen auch in der Bundesliga. 36 Punkte jetzt, zwar eine enorm schlechte Tordifferenz, aber mit der Punkteausbeute meiner Meinung nach jetzt gerettet. Trifft ein Wolf, nachts im Wald. Mhm. Der Wolf mit Sicherheit, ist bestimmt ein Wolf. Trifft ein Mann nachts im Wald, denkt der Mann mit Sicherheit, ist ein Kinderschänder. Aber hat nicht Volland wieder das 1-0 gemacht? Hat er? Ich glaube schon. Er ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler. Dortmund gegen Mainz habe ich gerade mir angeguckt. 4-2 kann ich demnach auch bestätigen, welches hier bei Bundesliga.de niedergeschrieben ist. Und es war ja so, was ich mal gelesen habe, dann am Tag danach, dass die große Auferstehung von Milos Jojic, der wohl ein Bombenspiel gemacht haben soll, wo ich mich sowieso die letzten Wochen immer gefragt habe, warum haben sie den denn geholt? Natürlich war der nicht mit 2,6 Millionen oder so nicht so teuer, aber jetzt hat man wirklich gesehen, der Junge, auch wenn er einen Undercut hat, der kann was. Aber nein, Potsch, da muss man wirklich mal ehrlich sein. Auch du hast einen Undercut und du bist höchstwahrscheinlich der beste Podcaster nach Frieda und Maria auf diesem Planeten. Auf diesem Planeten, muss man wirklich so sagen. Die Dortmunder haben damit ihren zweiten Platz mit 64 Punkten ein bisschen gefestigt, haben jetzt 6 Punkte Vorsprung vor den Königsblauen. Das läuft doch, oder? Das läuft. Ja, das Wichtige war halt bei dem Sieg halt, dass sie garantiert jetzt die Champions League Teilnahme haben, ohne den Umweg Qualifikation. Ja. Da ist nochmal so ein Hadouken-Sprung von Kloppo bestimmt drin gewesen und zu Recht auch auf Platz 2 jetzt gesehen im Laufe der Rückrunde. Ich glaube, dass sie das auch verteidigen werden und so wie es aussieht, meiner Meinung nach, werden die ersten 4 auch so einlaufen. Das ist glaube ich auch vorbei um Platz 3 und 5. Da ist glaube ich die letzte Messe noch nicht gelesen, möchte ich fast den alten Schenkelklopfer nochmal rausholen. Borussia Braunschweig gegen den FC Bayern München, ein Spiel, welches vom FC Bayern München 2-0 durch Pizarro und Mandzukic, glaube ich, gewonnen wurde. Und ich glaube, alle Bayern-Anhänger sowie Mitglieder würden dann hinter dieser Partie auch im Grunde genommen einen Punkt machen. Mein Top der Woche hat tatsächlich mit Eintracht Borussia Braunschweig zu tun. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nach Pep, es ist nach Christian Streich für mich der absolut coolste Trainer. Erst die Geschichte, dass er gesagt hat, wenn ich wirklich Strafe zahle, dann aber nicht an die DFL oder an den DFB, sondern an irgendeine Einrichtung oder so. Das fand ich schon mal eine geile Aussage. Mein Top, das sage ich dann am Ende. Ich muss ganz ehrlich sagen, I'm an official Lieberknecht-Guy und das als Hannoveraner. Großartiger Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich toll. Hast du das Spiel gesehen? Zusammenfassung wahrscheinlich? Ja, Zusammenfassung und in der Konferenz halt. Ja, aber halt ein Pflichtsieg reicht halt, ne? Reicht halt, erste Halbzeit, da waren die Braunschweiger wirklich auf Augenhöhe, mag man ja gar nicht glauben irgendwie, wenn man das vor der Saison denen mal irgendwie gesagt hätte. Aber dann hast du gemerkt, nach der Halbzeit hat wohl Pep gesagt, hier, aber jetzt viermal in Folge nicht gewinnen, das müssen wir aber auch nicht. Dann hat der Götze überragend aufgespielt. Pizarro hat das Ding stark gemacht dann zum 1-0 und ja. Ja, die Braunschweiger haben gut gespielt, ohne Frage. Wäre eigentlich schon fast schade, dass sie absteigen. Aber müssen sie ja noch nicht. Aktuell ist ja noch alles möglich. Augsburg gegen Berlin 0-0. Ja, so war das Spiel auch, ne? Wie das Ergebnis. Na gut, dann kommen wir zu Freiburg gegen Gladbach. Mhm. So war das Spiel auch. So wie das Ergebnis. Nein, das hat richtig wehgetan. Die Gladbach haben am Anfang wirklich gut gespielt. Das sah auch gut aus. Sie waren überragend, würde ich nicht sagen, aber sie haben die Freiburger im Griff gehabt. Und dann kam es halt wirklich Schlag auf Schlag. Es war so, dass die Gladbacher erst eine Chance durch Raphael so versiebt haben, wie es gar nicht sein kann. Du hast es eben auch gesagt, das wäre sehr blind gewesen. Ich würde sogar sagen, da wäre sogar der Einäugige blind gewesen, wenn er den reingemacht hätte und trotzdem getroffen hätte. Dann kam es dazu, dass Gladbach einen Elfmeter bekommen hat, der, naja, berechtigt war, ist für mich eine schwierige Sache. Der Elfmeter wurde aber auch dann verschossen von Darms, genau wie von Salihovic, der es nicht geschafft hat, seine positive Form da beizubehalten in einem wichtigen Moment. Und dann sind die Gladbacher eingestürzt und gingen dann richtig unter und durch Traumtore, die Freiburg da geschossen hat. Also so darf man sich nicht präsentieren. Das hat mir richtig wehgetan. Und auch mein Flop der Woche ist diese Woche ein Gladbach-Spieler. Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich nochmal sagen, wer auch immer dieses Jahrhunderttor geschossen hat, also es war wirklich der Wahnsinn von den Freiburgern. Ich hab den Namen leider, ich glaube, es war das dritte Tor, ne? Oh, das habe ich auch noch das falsche Spiel angeklickt. Das ist ja unfassbar. Ja, da gucke ich doch mal schnell nach, weil das Tor war so unfassbar geil. Ah, das ist Bundesliga.de. Oh, jetzt aber. Watsch, wir haben es gleich. Analyse. Kennst du Anna? Analyse? so, das dritte Tor, das wurde nämlich erzielt von Oliver Sorg. Oder von Wladimir Darida, wobei ich nicht weiß, ob der bei Gladbach oder bei Freiburg spielt. Der spielt bei Freiburg, ja. Das hat der es, glaube ich, gemacht. Das war es 3-1, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es wäre Sorg gewesen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Es war auf jeden Fall ein richtig gutes Tor, das kann man nicht anders sagen. Aber ist natürlich auch ein Sonntagsschuss irgendwo, ne? Ja, sicher. Aber Christian Ziege hat, glaube ich, also da kommt. Es war Sorg übrigens in der 71. Christian Ziege hat eine schöne Sache dann doch gesagt bei Sky 90, nachdem man sich eigentlich nur noch am Kopf fässt, was das für eine dumme Sau ist. Also für alle, ich bin im Prinzip FC Bayern. Ja, ich habe auch eine Vergangenheit mit Christian Ziege. Aber im Grunde genommen muss man da jetzt auch mal lossagen und sagen, dass Christian Ziege, glaube ich, das dümmste Schwein im deutschen Fußball ist. Also wirklich, gegen Christian Ziege ist Lothar Matthäus der intelligenteste Mensch, den ich jemals irgendwie in einem englischen Interview hören durfte. Also was der bei Sky 90 da abgefeiert hat, das war zum wenn es peinlich wird, kriege ich ja mal Gänsehaut. Und der hat gesagt bei Sky 90, wenn du nicht schießt, schießt auch kein Tor. Und das hat sich wahrscheinlich Oliver Sorg auch gedacht. Einfach mal abziehen aus 900 Kilometern. Voll reingewämst das Ding. Aber natürlich, Jan Sommer hätte den gehalten. Ja, so ist es. Der HSV. Der hätte den nicht nur gehalten, der hätte den hochgeschnipst, wie bei so einem Volleyballspieler, und hätte den danach auf seinem Finger tanzen lassen und ihn dann unter den Arm genommen. Ja, von der Torwart von Hyuga bei den tollen Fußballstars, der hatte mal so einen Signature-Move, der hatte auch mal so lange Haare und eine Käppi auf. Der hat dann die Bälle oft gefangen. Im Käppi Flug. Ist auch so ein Wort, ne? So ein 90er-Wort, oder? Was? Käppi. Eine Käppi. Ja, Käppi. Ich bin in den 90ern groß geworden, stolz bin ich auch nicht drum. Der hat das Ding gefangen in der Luft, hat einen Salto gemacht und in der Luft noch einen Abwurf gemacht. Ich glaube, das hätte Jan Sommer gemacht. Ja, das ist auch so der typische Signature von Jan Sommer, ja. Hm? Ja, da freue ich mich ja dann schon drauf. In der Euroleague, wenn er dann gegen Twentgits Ompri Dorpi 1-1 gerade so. Kannst du mir den Namen nochmal sagen? Twente Ompri Donski. Mhm. Übrigens, die Polen rüsten sich für den Krieg. Du hast schon gesehen, das Video. Ich hab's schon gesehen. Ja. Der HSV gegen da kann ich weiter lachen. Gegen den VfL Wolfsburg. Aber, ich weiß, ich mach mich da bestimmt unbeliebt, aber keiner will absteigen, nur der HSV. Es scheint fast so. Ich fand immer diesen Claim bei Sky immer ein bisschen komisch. Wer will es mehr? So. Wer will es mehr? So reißerisch. Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, der HSV will es am wenigsten. Also, man hat es schon gemerkt. 18 Niederlagen. Nach der ersten Halbzeit, da war schon wirklich Tumult auf den Tribünen und so, da gab's richtig Stress. Nach den 90 Minuten, nachdem es 1-3 stand, Stille. Oh. Stille. Anderes Wort fällt mir dazu jetzt nicht ein. Resignation. Silenzium. Silenzium. Also hat man ja auch ein paar Bilder gesehen von den Hamburger Fans. Da haben schon einige geheult und ich glaube, ich habe auch einen gesehen, der hing da an so einem Strick. Am Glockenseil. Der hing da an so einem Seil, hat sich aufgehangen, habe ich einen, glaube ich, gesehen. Und dann gab es ja noch bei Sky 90 die Situation, da war ja dieser übelst coole Hamburger Journalist, ich habe den Namen leider nicht mehr auf der Kette, der war richtig cool. Patrick Wasserzieher natürlich, liegt im Natur der Dinge, weil er ist der Moderator der Sendung. Er war während der Ausschreitungen, hast du die Bilder gesehen, wo sie da diese Gitter umgeworfen haben? Super. Super? Ja, finde ich lustig. Ja. Also natürlich nicht, wenn du drin stehst und so. Ja, aber das ist es, nämlich Patrick Wasserzieher und seine zwei Töchter. Hast du diese Autos davor gesehen? Ja. Die da, ja, da saß er drin mit seinen Töchtern. Oh, schön. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich da mal irgendwie mit meinen Kindern unterwegs bin. Ja, ist was ganz anderes. Dann kann man sagen, dann ändert sich das Blatt Papier dann auch schon grundsätzlich. Dann ist es nicht mehr cool. Ja, dann, das ändert sich ja in dem Moment, wo du anfängst, moralisch zu werden. Aber, wenn du schon so gediegen anfängst, dann darüber zu sprechen, dann, ich wusste ja nicht, dass Patrick Wasserz hier da im Auto saß. Aber, Da sollte man sich auch immer erstmal die Geschichten zu anhören. Ja, natürlich, bevor man anfängt zu meckern. Du bist wie mein Kumpel Robert, der sagt immer, interveniert dann auch immer, obwohl es noch gar keine Pointe gab, der Geschichte. Gab noch keine Pointe? Nee. So, was jetzt da? Ja, ich fand's trotzdem witzig, weil, wie gesagt, wenn die Leute da anfangen, so auszuflippen, dann siehst du auch das Niveau, ne? Und das ist halt einfach nicht vorhanden. Darauf wollte ich halt hinaus. Ach so, ja, gut. Also Wasserzieher hat dann noch erzählt, dass ihm da Angst und Bange wurde, halt, wenn du da mit zwei Töchtern siehst und drumherum siehst du nur die Absperrgitter fliegen. Da hat er auch gedacht, scheiße, du. Ich hätte aber da gedacht, dass Patrick Wasserzieher vielleicht auch einfach unter die Handbremse greift, die abgesägte Schrotflinte rausholt und aussteigt. Ah, gut. Ich mag ihn ja sehr, den Wasserzieher. Aber so einen Move hätte ich mir eigentlich auch vorstellen können. Ja. Ist für mich der Beste, den wir haben in Deutschland. Hinter Mike. Ich weiß, du magst In Verbindung mit Fußball. Besser als Oliver Weidenfeller oder wie der heißt. Ja, die Hamburger, die haben sich fast schon ergeben. Wenn ich da schon im Nachhinein höre, dass Aidinoglu Shalanoglu oder wie der heißt, die stärksten Worte gefunden hat und einfach nur gesagt hat, ja, wir haben nicht richtig gekämpft, sagt er da. Also wirklich. Und dann hörst du dann noch so einen Westermann, wo du dir einfach nur an den Kopf fest. Ich glaube, die Mannschaft ergibt sich komplett. Diese beiden Transfers, die sie da im Winter gemacht haben, Bowie und John, zwei Spieler zu holen, die wirklich irgendwie ein halbes Jahr verletzt waren oder nur auf der Tribüne zu finden waren, das ist wirklich eine Transferpolitik. Gibt's da noch Rudnevs ab, der jetzt bei 96 auch keine Stammkraft mehr ist, aber er hat ja zumindest am Anfang eingeschlagen. Und wenn er reinkommt, bringt er immer noch Alarm, definitiv. Ich hätte ihn nicht abgegeben. Man muss natürlich auch mal gucken, inwiefern war das verstrickt, dass man einen Artyom Rudnevs von der Gehaltsliste bekommt und dafür dann das reinvestiert für die beiden holländischen Spieler, aber der wie heißt der Manager von Hamburg? Per Michel Kreuzer, der hat ja auch, glaube ich, komplett den falschen Beruf sich da. Motivationstrainer ist er nicht geworden. Motivationstrainer ist er nicht geworden und Transfers ist auch nicht, ist seine Stärke. Also, ja, und rasieren kann er sich auch nicht. 3-Tage-Werte gehen immer. Natürlich, wenn man da so ein Schlipsträger ist wie du, dann geht das nicht. Boah! So, weiter geht's. Die Wolfsburger haben aber zu Recht gewonnen. Das haben sie gut. Ja, aber darauf wollte ich auch hinaus mit Kreuzer. Kreuzer, der nach dem Spiel sagt irgendwie, ja, haben sie nicht gesehen, hier stand eine Weltklasse-Mannschaft auf dem Platz. Ja, Kreuzer war aber auch mehr. Du gehst aber rund. Erst in Arsch und dann im Mund. Hat er. Eine Weltklasse-Mannschaft? Was ist denn bei Bayern und Wolfsburg Dortmund? Halt. Was ist denn dann Bayern und Dortmund, wenn das schon eine Weltklasse-Mannschaft ist? Ja, pass auf. Und, aber es ist der Oliver Kreuzer, der am Anfang seiner Zeit beim HSV davon gesprochen hat, dass er mit solchen Vereinen wie Bayern, Dortmund und so auf Augenhöhe sein will. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist richtig. Also da muss man wirklich ordentlich mal durchkärchern, da durch den Laden. Nürnberg gegen Leverkusen 1-4. Damit haben sich die Nürnberger keinen Gefallen getan. Heim gegen schwächelnde Leverkusen 1-4 abgeschlachtet zu werden. Ja, und besonders sind sie jetzt natürlich auch mit der Tordifferenz total abgeschlagen hinsichtlich des Relegationsprozesses. Ja, ja. Ne? Das ist richtig krass, weil das sind 8 Tore Unterschied. Ja. Und das in 3 Spielen. Hart. Das ist übel. Hart. Schade für die Nürnberger, echt. Ja, und die Leverkusener haben 54 Punkte auf Platz 4, auf Platz 5 die Wolfsburger mit 53 Punkten. Also da, das ist richtig spannend nochmal, muss man fast sagen. Ja, ja. Stuttgart gegen Schalke. Ricky wollte eigentlich ins Stadion, hat sich dann gedacht, gehe ich doch nicht. Da hätte ich ja niemals mit gerechnet. 9 Spiele, nee. Ungeschlagen die Schalker, verlieren hier 3-1. Pah. Sehr sympathisches Interview. Da wusste, glaube ich, Patrick Ovomoyela, der ja auch bei Score90 im Studio war. Da hat, was hat sie hier gesagt? Mit wem haben Sie denn noch Kontakt von den Stuttgartern? Oder mit welchem Spieler der Stuttgarter haben Sie denn noch Kontakt? Hat der Ovomoyela gesagt? Mit dem Harnik. Aber da war der damals noch blinder als heute. Und schwupps ging dann der Screen hinter ihm an. Oh, Michael Harnik. Oder Martin Harnik. Und dann, naja, muss er dann ein bisschen lachen, der Harnik. Ich muss sagen, am Mike ist der Harnik schon eine coole Socke. War sehr sympathisch, das Ding. Ansonsten, dass sie da 3-1 gewinnen, das war ja eher charmant, der Sieg. Also da hätte man wirklich ein 3-3 wäre definitiv drin gewesen. Pfostenschüsse und da hat der Torwart von den Stuttgartern, der Ulle, hat ja Sachen gehalten, wirklich extrem stark. Und die Stuttgarter, also das sieht richtig gut aus. Scheiße für die Hamburger natürlich. Scheiße für die Hamburger, die sich dadurch natürlich total eigentlich nur noch auf diesen 16. Platz konzentrieren können. Ich habe nämlich die Vermutung, dass gegebenenfalls die Braunschweiger sich den noch schnappen können. Also von daher. Mhm. Ja, ja, ja, ja, ja. Da bin ich wirklich mal gespannt. Wir wären dann auch durch schon mit dem Spieltag. Ich bin wirklich gespannt, wie das da unten endet. Also ich wäre mir da noch nicht so sicher, dass die Hamburger auch wirklich dann im Relegationsspiel auf Paderborn treffen, also dass da vielleicht die Braunschweiger noch dazwischen grätschen, oder die Nürnberger natürlich, ne? 1 Punkt Rückstand, 2 Punkte Rückstand, die Braunschweiger. Selbst die Stuttgarter sind natürlich noch nicht gerettet, aber also gefühlt würde ich sagen, haben die Hamburger es am wenigsten verdient, da noch unten rauszukommen. Zu den Nürnberger muss ich kurz nochmal sagen, da gibt es ja schon Diskussion, dass da der Trainer entlassen wird, der Gert-Jan Verbeek. Da hat der Bader, glaube ich, gesagt, dass man definitiv jeden Stein mal umdrehen müsste, um zu gucken, wie man noch die Kurve kriegt. Das ist ja nun auch schon eine Aussage. Wer soll denn da kommen? Ja, das dann wieder mit so einer Interimslösung machen, mit der man dann in die zweite Liga geht, ist auch scheiße. Ich finde, Verbeek ist der richtige Trainer für den Club. Also ich würde lieber jetzt alles versuchen, was geht, um nochmal in der ersten Liga zu bleiben. Ja. Gut. Aber das weiß ich nicht, aber da wird ja der Bader wahrscheinlich schon. Tobi wird es wahrscheinlich machen, kann ich mir nur vorstellen. Ja, dann, wenn es dazu kommen würde, würde ich sagen, das ist die einzige Chance, wie die Klubberer aus den letzten 3 Spielen noch 12 Punkte holen können. Ja. Verstehst du, 12? Ja, aber also einzige Lösung, denke ich mal, Tobi. Mhm. Ansonsten, ja, Mourinho oder Pep. Ja, oder Tobi macht's als Teamchef und Verbeek bleibt als Trainer. Ja. So. So Latex-Style, weißt du? Hüppie Lewandowski-Style. Ja, nee, eher Latex-Samba. Eher Latex-Samba, aber Tobi ist der Latex in der Geschichte, auch wenn er 20 Jahre jünger ist als Verbeek. Ja, ja, natürlich. Ja, also wirklich, also wenn das der Bader gerade hört, und das wird er mit Sicherheit. Ja, das wird. Denn wir sind das fußballerische Leitmedium. Übrigens, wo ich gerade vom Leitmedium spreche, wenn ihr wirklich mal schön 3 ausgewiesene Fachmenschen zu TV-Serien hören wollt, dann hört euch das Leitmedium an. Dort haben Frieda, Maria und ich uns die Top 5 Serien, uns persönlichen Top 5 Serien natürlich mal rausgepickt und drüber gesprochen. Das könnt ihr auf www.dasleitmedium.de dann nochmal nachhören oder auf facebook.com/firken211. Dort habe ich die aktuelle Folge nochmal ganz oben hingeknallt. Zum Nachhören. Wir waren tatsächlich unter den Top deutschen Podcasts ganz weit vorne. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, also Tobi wird's, also wenn es einer schafft, dann nur Tobi, aber natürlich muss man da auch sich die Frage stellen, ist der FC Nürnberg in der Lage, das Gehalt zu zahlen? Das ist es nämlich. Darauf läuft es nämlich hinaus, weil er wird es dann natürlich schaffen, aber dann ist der ganze Etat für die nächste Saison ja schon aufgebraucht. Ja. Naja. Gut, ich bin gespannt. Mal sehen. Also würde mich wirklich nicht wundern, wenn dann auf einmal dann am Samstag, am kommenden Samstag, Tobi auf der Bank sitzt und der Verbe ganz klein daneben mit Hut. Mhm. Mit so einem Trainingsanzug dann nur noch, ne? Tobi mal im richtigen Zweier. Tobi, glaube ich, nackt würde das machen. Alleine, um nur mal zu zeigen, wie ein gestählter Körper aussieht, damit die Spieler dann auch mal, wenn so ein Drimmitsch dann vorbeijoggt, oh Gott, Mensch, so könnte menschliche Anatomie auch geformt sein. Das ist einfach mal so ein Spiegelbild, ne? So Motivationsschuh. So könnte die aussehen. So Role Model mäßig. Ne? Mhm, richtig. So, dann haben wir eigentlich nur noch die Champions League. Gab's sonst noch was? Ich guck noch mal schnell durch. Verbeek, Abstiegskampf. Nö, Champions League, Pocho. Heute geht's los. Ja, heute geht's los. Und mit einem richtig schönen Spiel auch. Madrid ist der Nabel der Fußballzunft. Ja, ich bin ja ein Atletico-Guy. Ne? Ja, wegen Diego Simeone. Genau. Und, hast du den mal gesehen, wie der jetzt aussieht? Ja, klar. Die Haare? Ja, sicher. Ja. Hat er jetzt aber ganz kurz, ne? Ja. Die Geschichte. Trotzdem ein cooler Typ. Also wer den Rosenkranz in seiner Weste hat beim Spiel, ja, der ist für mich wirklich... Legit man shit. Der hat wirklich den Holster auch unterm Jackett. Ja, und die Ersatzwaffe am rechten Knöchel. Ja, natürlich. Wirklich. Ist so. Und der Mann ist der beste Mensch der Welt. Also wirklich, er hat dann noch so ein Springmesser. Oder wie von Django, so eine kleine Pistole, die da rauskommt. Nee, der hat in der Gürtelschnalle hat er zwei Wurfmesser. Ja. Die er dann über Kreuz rauszieht und in einer Bewegung wirft. Dann landet ein Wurfmesser im Kopf und das andere im Herz. Ja, oder am Penis. Ja, dann. Diego Simeone ist ein cooler Typ. Und ich finde es halt auch cool, wie die Jungs von Atletico es wirklich schaffen, auch in der Liga ganz vorne zu bleiben. Mhm. Das ist toll und die überzeugen mich im Moment. Und ich würde die sehr, sehr gerne im Finale sehen. Glaubst du, da wird es dann an der Seitenlinie. Ja, da wird es den Bruderkuss geben am Anfang. Meinst du? Ja, da gibt es den Bruderkuss. den mafiösen Bruderkuss. Ja, natürlich. Diego Simeone wird heute Abend, glaube ich, auch ein weißes Jackett tragen. Mhm. Mit so einem roten Einstecktuch. Und kommt mit einer MG auch aufs Spielfeld mit den Worten: Say hello to my little friend. So. Ja, das wäre aber schon ein bisschen dekadent von ihm. Ja, aber es wäre sein Style, ne? Es sind ja alle fit. Diego Costa ist fit. Gabi ist fit, Koke ist fit, Diego ist, glaube ich, auch relativ fresh. Also gegen Chelsea, Eden Hazard, das wird sich wohl ganz kurz entscheiden, ob der spielen kann. Das wird, glaube ich, aber kein Offensivfeuerwerk. Ja, aber ich wie gesagt, ich bin im Moment so überzeugt von der Mannschaft, ich tippe da ein 3-1. Doch schon im Hinspiel, ja? Auch schon. Die ziehen die weg. Meinst du? Also ich bin wirklich extremst gespannt. Ist ja so eine Art, also ich würde sagen, es ist eine Abschiedstournee von Diego Costa. Der wird, denke ich mal, zu Chelsea dann gehen für 60. Ja, ja. 60 Millionen. Und ja, Geschichte natürlich auch, die ganz witzig ist die um Thibaut Courtois, ne? Ob der spielen wird, was da los ist und 3 Millionen pro Spiel, bla bla bla. Also, ja. Auch Juan Fran wird auch ganz geil zu sehen sein. Und also das wird geil. Wird, glaube ich, ein geiles Spiel heute. Ich werde es mir definitiv nebenbei beim MMA-Radio angucken. Ansonsten, du sagst also Atletico, ja? Ja, ja, ganz klar. Beide Spiele gewinnen die. Beide Spiele gewinnen die? Mhm. Ich sag ein 1-1. Okay. Und dann im Rückspiel wird... Über zwei Spiele würde ich auch sagen, dass Madrid gewinnt. Aber Chelsea wird hinten sich reinstellen. Oder sage ich 1-0 oder 2-0? Ah, es ist schon übel. Und Thibaut Courtois hat seinen Vertrag verlängert jetzt. beim FC Chelsea, was ja auch ganz witzig ist, ne, spielt gerade bei Atletico und hat gerade beim Gegner den Vertrag verlängert. Ansonsten, das sind eigentlich alle aufmunitioniert, eben mit Eden Hazard. Ob der spielen kann, das ist die große Frage. Aber Oscar, Schürrle, Eto'o auch nicht dabei. Das ist doch schon alles ganz gut. Aber kommen wir mal zum morgigen Spiel. Real Madrid gegen den FC Bayern München. Da hast du schon eine Menge Twitter-Beef da. Naja, was heißt Twitter-Beef? Das ist ja auch das Schöne am Fußball so. Du kannst dich halt im Prinzip über jedes Thema auslassen, auch wenn du im Prinzip dann noch nie die Liga geguckt hast. Ja, ist doch so. Also natürlich können die Leute sagen, ja, die Bayern jobben die Madrider weg. Also wer das wirklich, wirklich meint, da muss man auch was sagen, hat dann im Grunde genommen so viele Premiere Division Spiele gesehen diese Saison. Gut, das Copa del Rey Finale war jetzt nicht so berauschend, aber in der Summe der beiden Spiele, gerade jetzt auch, wo Cristiano Ronaldo fit ist, Gareth Bale in der besten Verfassung, seitdem er bei Real Madrid ist. Ja, das ist definitiv. Karim Benzema, immer noch der Schalk im Nacken ist, da sieht es ja danach aus, also es wird gerüchtet, dass Luis Suarez zum Verein hinzustößt, zu Real Madrid, dass sie echt die 81 Millionen Euro Ablöse zahlen. Der will, wie man so hört, bei den Madridern bleiben, kann man ja auch fast meinen. Würde ich dann verstehen auch. Ja, ne? Würde man auch verstehen. Also der kämpft absolut um seine Position auf der Neun, oder er spielt um sein Leben. Isco muss liefern, Iaramendi muss liefern. Die beiden Spieler sind mir einige schuldig geblieben. Angel Di Maria im Zuge zur WM könnte auch mega geil. Vielleicht spielt er wieder neben Modric. Das ist so geil. Das ist so eine geile, ja, mit Benzema vorne, Cristiano links, Bale rechts, dann auf der Doppel-Sechs. Modric ist ja kein Sechser, kein richtiger Abräumer. Das ist so gut, das ist so geil, das macht so Spaß, den zuzugucken. Was mir eigentlich immer noch ein bisschen in der Seele wehtut, ist, dass Jesse sich verletzt hat. Fand es auch ganz schön, dass du beim Copa del Rey Finale das Trikot da über den Bottich gehalten haben und so. Das finde ich echt schade, weil den hätte ich mal echt gerne in einem großen Spiel gesehen, dass er da irgendwie in der 80. oder 75. reinkommt, Schwung in der Offensive bringt. Defensiv muss natürlich sagen, Sergio Ramos, Pepe, immer so ein bisschen wacky, da kann immer ein bisschen was passieren. Iker Casillas wird ja spielen, weil ist ja wieder Champions League. Da bringt man mal seine zweite Garnitur ins Tor. Ansonsten Cavachal auf der rechten Seite. Marcelo, da habe ich heute mit dem Stoiki noch drüber gesprochen. Dass Marcelo punktgenau fit ist, für mich ja, mit Alaba, mit Jordi Alba, der beste Linksverteidiger, den es gibt, spielwitzig, schnell, giftig, dass der jetzt auch noch fit ist, das hat mich schon geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er so ein Cointrao auf der linken Seite, der, sage ich ganz ehrlich, ja, sehr, sehr guter Mann, aber da spielt dann halt auch mal so ein Robben, spielt den halt auch mal des Öfteren aus. Aber das ist natürlich bitter, dass der jetzt ausgerechnet gegen die Bayern, wundert mich nicht, weil Pep Guardiola hat ja im Zuge der Winterpause auch mal gesagt, ja, mark my words sozusagen, ne? Die großen Spieler sind immer zu den großen Spielen fit und so ist es jetzt auch bei Bayern im Falle Neuer und bei Real Madrid mit Cristiano Ronaldo und Marcelo. Die beiden sind fit. Ich bin extremst gespannt. Also das wird ein geiles Spiel. Ich würde aber sagen, dass Real so ein gewisses Momentum hat, welches, auch wenn sie in der Liga 79 Punkten auf Platz 3 sind und da auch schon eigentlich relativ abgeschlagen sind, aber ich finde gerade das macht sie auch noch gefährlicher, weil in der Liga wird es wirklich schwer, da noch an Atletico vorbeizukommen. Also ich sage dann doch schon relativ deutlich, dass Real da vorbeizieht in den beiden Spielen und ins Finale kommt, dann Madrider Finale, das wäre natürlich der Wahnsinn. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, meine bayerische Seele, ja, die ist befriedigt. Ich habe gesagt, Viertelfinale, das sollte man schon packen, das sollte man schon schaffen. Halbfinale, ey, ist doch geil, schon wieder. Zum vierten Mal, glaube ich, in Folge oder so. Oder zum dritten Mal in 4 Jahren. Wieder im Halbfinale. Ich kann verstehen, so wie Ricky oder so, dass der sagt, ja, der Anspruch muss sein, immer ins Finale zu kommen, immer den Titel zu holen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das kann auch gerne dein Anspruch sein, Ricky, wenn du kannst du dann auch gerne mit dem VfB dann so handhaben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch geil, Alter. Was will man mehr? Halbfinale, natürlich will ich ins Finale, natürlich will ich das Ding back-to-back gewinnen. Ist ja völlig klar, Alter. Wäre auch völlig geisteskrank, wenn ich sagen würde, oh nee, das wäre aber jetzt doof, wenn die Bayern ins Finale kommen. Nee, Bayern wäre geil, wenn sie ins Finale kommen. Dann gewinnen sie auch das Finale, bin ich mir sicher. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf Finale Chelsea-Bayern. Payback is a bitch, sagt man ja dann auch des Öfteren. Aber gegen Real Madrid, La Decima, sage ich nur. Ich glaube, das steht an. Real gewinnt. Wie jetzt im Santiago Bernabeu. 3-1, 2-0, sowas. 2-1 meinetwegen. Und ich glaube nicht, dass Real Madrid sich dann auswärts wie in Dortmund dann nochmal so den Schneid abkaufen lässt und 2-0 dann verliert. Vor allen Dingen Cristiano Ronaldo, der ja auch nicht nur spielerisch den Ton angibt, sondern auch, wie ich gemerkt habe, auch verbal auf dem Platz nochmal richtig die Leute zusammenscheißt. Pocho, was meinst du über beide Spiele hinaus? Wer wird sich durchsetzen? Ich glaube, dass Bayern sich durchsetzen wird. Ich glaube, dass im Hinspiel sehe ich ein 2-2. Ja. Was die Bayern in eine natürlich sehr komfortable Position Absolut. Bringen wird. Und danach sehe ich ein Spiel in München, was mit einem 1-0 endet, wo ich nicht weiß, auf welcher Seite. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Aber ich glaube, alles in allem wird es so sein, dass Bayern sich durchsetzen wird. Das wäre natürlich das für mich natürlich das Schönste, aber im Luka Modric, der macht da schon ich habe vorhin nochmal mit Storky auf Twitter geschrieben, dass der eventuell wichtiger ist als letztes Jahr Mesut Özil. Ich sehe es aktuell ja, weil er ist auch so ein ekliger Spieler, ist der auch mal unangenehme Wege geht und unangenehme Zweikämpfe eingeht. Das hat Özil nicht gemacht, mal davon ab, dass das am Ball vielleicht einer der Besten ist, die es Top 7, Top 8 auf der Welt im Moment gibt, aber das ist schon geil. Ich finde, auf der Zehner-Position, da haben sie ein kleines Problem mit Isco, haben sich da eventuell ein bisschen verschätzt. Vielleicht kann man da auch ein bisschen was drehen, dass man da irgendwie Luka Modric auf die Zehen stellt oder vielleicht auch mal meinetwegen die Maria hinstellt oder Cristiano Ronaldo ins Zentrum zieht, die Maria auf die Außen. Xabi Alonso dann eben auf die Doppel-6. Es wird spannend. Ich werde morgen grillen, werde kein Steak essen und das kotzt mich jetzt schon an. Ich möchte Beweise sehen. Die wirst du haben. Ja. 13 Tage jetzt. Ich habe meine 13-Tage-Streak ohne Alkohol und ohne sonst irgendwelche Zuckerfette oder sonst irgendwas. Ich fühle mich unfassbar gut. Ich glaube, ich mache gleich ein Kamehameha. So vital fühle ich mich. Pocho, Tops und Flops? Ja, gerne. Soll ich? Möchtest du? Ich fange mal mit meinem Top an, jetzt auch dann offiziell zu beenden. Die Nettigkeiten zum ersten FC Köln beinhalten den Top der Woche. Der Top der Woche ist jetzt für mich der erste FC Köln, der es geschafft hat, endlich aufzusteigen. Dazu gratuliere ich auch. Gleichzeitig muss ich natürlich für mich auch den Top der Woche damit setzen, dass die Nettigkeiten jetzt vorbei sind. Denn jetzt, wo die Kölner wieder in der ersten Liga spielen, muss ich die Kölner so betrachten, wie es ein Gladbach-Fan tut. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich auf die Duelle. Ja. Und in der Woche, wo wir gegen Köln spielen, wird es auch so sein, dass ich da vielleicht ein bisschen anders bin. Nichtsdestotrotz, willkommen zurück dahin, wo sie hingehören, in die erste Liga, erste FC Köln. Schön, Pacho, das muss ich wirklich sagen. Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Mein Top der Woche ist Hashtag I'm a leader, lieber Knecht Guy. Und zwar hat der zwei Spieler suspendiert, und zwar Bellarabi und Correa. Ja, weil sie zu spät waren. 3 Minuten zu spät gekommen sind, vor einem Spiel gegen den FC Bayern München. Bei einem Spiel gegen den FC Bayern München, wo du eventuell sogar einen Punkt mitnehmen kannst in der aktuellen Verfassung. Das zollt so viel Respekt. Der Typ ist so cool. Am Mike ist der super sympathisch und geil und kämpferisch super geil. Und dann macht er noch so eine Aktion. Lieber Knecht, you are my man. Super Typ. So, mache ich gleich mal einen Flop, damit ich gleich runtergezogen werde. Ne? Runtergezogen werde. Und zwar ist mein Flop der bisher schon immer eigentlich. Jetzt ist es mir nochmal ganz klar geworden bei Sky90. Christian Ziege, holländischer Akzent. Wo kommt der her? Er hat keinen holländischen Akzent. Er hat einen holländischen Akzent! Es ist kein deutscher Akzent. Niemand redet so ein bisschen. Ich bin Christian Ziege. Niemand redet so ein bisschen so. Niemand. Es macht nur Christian Ziege und er ist ein Holländer. Christian Ziege ist ein Holländer. Ja, das ist natürlich auch wieder Conspiracy. Hoch 10. Nee, das ist a fact. It's a fact, man. Motherfucker fact. Don't call said so. So, was dein Floppy? Der lässt sich ganz kurz abhandeln und jeder Gladbach-Fan, der das Spiel gesehen hat am Wochenende, wird mir vielleicht zustimmen. Mein Flop der Woche ist Granit Xhaka. Schön. Ja, also wenn man schon runterfliegt und die gefühlt 512. gelbe Karte diese Saison bekommen hat, dann die gelb-rote bekommt und sich dann auch noch anfängt rumzumosern, wenn man weiß, dass man zur WM will und alles. Er ist für mich nicht erwachsen und das gehört sich nicht. Der muss sich wirklich mal hinter die Ohren schreiben, dass er jetzt Bundesliga spielt und nicht irgendwo im Schweizer Hinterland bei den Leuten irgendwo Fußball spielt. Na gut. War auch knackig jetzt, oder? War knackig, war schön. Jetzt merke ich auch gerade, dass ich die Guardiola-PK verpasst habe. Geh jetzt hier mal aus. Gut, ihr könnt uns natürlich auf Twitter followen, @4ecken211er. Wenn ihr wirklich gut durch den Tag kommen wollt und zum Beispiel wie heute mitbekommen wollt, wir haben es 2,5 Minuten, nachdem es offiziell von Reuters oder irgendwie sonst irgendwem, Reuters Sports for Good Preservation, gepostet wurde, haben wir es auf 4ecken211er gepostet, dass David Moyes entlassen wurde. Ja, ja, Reuters informiert sich ja auch bei uns. Ist ja von Stefan Reuter, wird das ja. Genau. Ne? Dann haben wir auch sofort, glaubt eine Nanobruchteilsekunde, danach haben wir auch geretweetet. Wir retweeten ja nur, wir schreiben ja nicht selbst, weil schreiben kostet auch Zeit. Ja. Und wir retweeten nur von allen sämtlichen Sportportalen, die es gibt, von Sky Sport, von Sport 1, von Kicker, von Sportbild, von Goal. Von Spox und also 5 Milliarden Sachen haben wir da. Und da seid ihr definitiv sicher, dass ihr immer brandneu die besten und wirklich wichtigsten und relevantesten Transfergerüchte, Transfer-News, Trainerentlassungen, Trainerverpflichtungen, übrigens das mit Ryan Giggs haben wir auch natürlich brandheiß auf @4ecken211er bei Twitter berichtet. Und wer keinen Twitter-Account hat, der kann einfach auf 4ecken211er.de gehen. Dort haben wir die Twitter-Timeline auf der rechten Seite jetzt erweitert. Ihr könnt da die letzten 15 Tweets euch nochmal nachlesen, wenn ihr auf der Arbeit seid und denkt, oh Mensch, was ist denn da los? Da blickt man ja bei bundesliga.de oder auf sportbild.de irgendwie gar nicht so mit den News richtig durch. Dann geht einfach auf 4ecken211er.de, rechts scrollen und die News, die euch gefällt, einfach anklicken und ihr verpasst auch keine... Ist die Essenz, ne? Ja. Sozusagen. Und auf diesem Feed verpasst ihr auch definitiv keine weitere Ausgabe vom MMA-Radio, die es ja heute Abend wieder geben wird, und vom Leitmedium. Nächsten Monat wird es ja die dritte Ausgabe geben. Welches Thema und wer dabei sein wird, das wissen wir noch nicht. Aber das wird dann dort auch immer verplackt. Also seid ihr immer definitiv auf der richtigen... seid ihr definitiv. Und natürlich die News. Ich werde wahrscheinlich heute noch News machen, denn es hat sich das ein oder andere... angehäuft, das habe ich über den Tag zusammengetragen in meinen Evernote, hab's aber noch nicht alles durchgeflügt, also da werde ich dann heute wahrscheinlich noch News machen. Wie ihr die konsumieren könnt, ist ganz einfach, entweder auf audioboo.fm gehen, dort uns abonnieren, 4ecken211ers Boos heißen wir da, auf iTunes, 4ecken211ers Boos, einfach abonnieren, und wenn ihr da schon mal seid, 5 Sterne geben, oder natürlich auch den 4ecken211er normalen Shows, einfach mal 5 Sterne geben, da würden wir uns natürlich äußerst freuen. Audioboos könnt ihr auch bei facebook.com/4ecken211er nachhören. Das ein oder andere Mal verposte ich, wie bei der letzten Ausgabe, ja auch die Top 20 Torjäger-Duos, habe ich ja mal in den News reingenommen. Und die komplette Liste, die packe ich ja dann in den Artikel rein bei Facebook, und das könnt ihr dann nochmal schön nachlesen. So einen kleinen Tipp, einen Lesetipp, den gibt's ja bei mir des Öfteren. Ansonsten war es das fast schon. Ja. Wie wirst du heute das Fußballspiel gucken? Ja, das Fußballspiel werde ich auf jeden Fall gucken. Ich werde jetzt erstmal meine Wohnung aufräumen, weil im Urlaub ist es ja so, da hat man für sowas ja am wenigsten Zeit. Ja, das ist richtig. Dann werde ich mir was Schönes, Leckeres zu essen für heute Abend holen, denn ich esse weiterhin Fleisch, auch richtiges Fleisch. Und dann werde ich mich in den Weiten irgendwelcher Online-Spiele vertiefen, um dann bis zum Spiel die Zeit zu vertreiben. Ja, wirst du wieder bei DayZ gekidnappt und vergewaltigt. Ja, hör mal, das war schlimm. Es war schlimm. Ja. Aber das Schöne war, man kann die ja total fertig machen, die Leute. Denn wenn die Leute sich dann voreinstellen und meinen, die dicke Hose machen zu müssen, wenn man dann die direkte Kommunikation anmacht und einfach nur die Leute anfängt auszulachen. Naja. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß heute in einer Zombie-Apokalypse. Danke, Dito. Und ich werde natürlich heute Abend live beim MMA-Radio reinhören, weil die Live-Erfahrung ist natürlich ist natürlich das Beste, weil da kann man ja den Chat mit benutzen und so, ist klasse. Muss man machen. 20 Uhr mmaradio.de und dann einfach auf den Live-Button klicken, könnt ihr im Chat mit dabei sein. Wenn ihr Schiss habt, da wird ja nur bierernst über Mixed Martial Arts geredet. Es ist nicht ganz so, wir reden natürlich auch viel off-topic, aber das Kerngeschäft ist natürlich MMA, speziell die UFC. Da gab es ja 3 Events plus die Ultimate Fighter Start BJ Penn gegen seinen Gegner eben. Da müsst ihr dann auch schon mal im Grunde genommen selbst googeln, wer der Gegner ist, weil sonst macht das ja alles gar keinen Spaß. Damit fordere ich auch den Hörer ein bisschen. Ja. Und ich kann euch schon mal sagen, die UFC on Fox Card, guckt euch die nochmal irgendwie an, war wirklich der unfassbare Mega-Event. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Die Main Card, 4 Fights, 4-mal kompletter Spaß. Misha Tate hat gewonnen gegen eine Liz Camouche, die wirklich der UFC wahrscheinlich nicht mehr lange angehörig sein wird. Aber das hört ihr alles dann definitiv heute Abend um 20 Uhr live oder natürlich dann im Nachhinein auf iTunes. Auf Facebook könnt ihr die Folge dann nochmal nachhören und natürlich auch auf mmaradio.de als Konserve. Boccio, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für diese Sendung und Ihnen das letzte Wort. Und ich möchte, dass du nochmal das letzte Wort an den ersten FC Köln richtest. Ja, wer nicht hüpft, der ist ein Kölner. Das ist das letzte Wort. Und neben dem auf Wiedersehen, was ich sagen will, ist, wie gesagt, die Nettigkeiten zum FC sind von nun an vorbei.